die Mörder an. Er stand wie die Hunde, er schoss in unser Land. Doch trotz so aus den Reinen, die Zeit der Mühe war da. Und nach einem Land zu retten, da drum es geschah. Deine Taten machen dich für uns zum Vorbild uns. Und stirb nicht! Unsterblich.